Bayern 2. Radiowissen. Raus aus der Stadt, dem Dorf, der bebauten, besiedelten Umgebung. Rein in den Wald. Das heißt aber nicht hinein in unberührte Natur. Und es heißt auch nicht, sich womöglich für ein Weilchen den Strukturen der Gesellschaft entziehen. Im Gegenteil. Das Bild des Waldes ist von der Gesellschaft geprägt, wie das der besiedelten Fläche oder der Feldflur. Urwald gibt es in Deutschland seit Menschengedenken nicht mehr. Höchstens seit ein paar Jahren ansatzweise wieder. In Nationalparks und Naturwaldreservaten. Und auch dort nur nach langwierigen politischen Kämpfen mit aufwendigen Verordnungen. Rund um diese seltenen Ecken scheinbar unberührter Natur wird der Wald geplant, eingerichtet, zurechtgestutzt, gerodet, von Rehwild befreit oder auch nicht. Selbst über die Naturverjüngung entscheiden Menschen. Und sie nutzen den Wald auch, wenngleich im Lauf der Jahrhunderte sehr unterschiedlich. Mal als Hauptenergielieferant für Mensch und Vieh, mal als Identifikationsobjekt für Deutschtum, mal als Kulisse fürs Mountainbiken. In allen Epochen zeigt der Wald die gesellschaftliche Verfasstheit. Er spiegelt die Seelenlage im Land. Ein Blick zurück in die Geschichte der Beziehung zwischen Wald und Gesellschaft. Die Holzzeit. Gestufte Gesellschaft, gestufter Wald. Jahrhundertelang war der Wald für die Deutschen lebenswichtig, erklärt der Hannoveraner Professor für Pflanzenökologie Hans-Jörg Küster. Er forscht seit Jahrzehnten über den Wald und seine Geschichte. Man brauchte ja das Holz zum Bauen, man brauchte das Holz zum Heizen, man brauchte es auch als Werkholz. Und im Grunde genommen müsste man eigentlich von einer Holzzeit sprechen, statt von einer Steinzeit, einer Bronzezeit, einer Eisenzeit und statt des Mittelalters. Diese Holzzeit dauerte an bis vor etwa 200 Jahren, in vielen Gegenden sogar bis vor etwa 50 oder 100 Jahren. Die Vorfahren der heutigen Deutschen bauten zwischen der Römerzeit und der Neuzeit erst feste Siedlungen, dann Städte. Deren Energiehunger wuchs. Ihn stillten die Wälder, ortsnahe, dann auch hunderte von Kilometern entfernte. Die Holzlieferungen sind auch richtig eingesetzt worden, um die Mitte Europas wieder zu entwickeln. Man kann das sehen, dass die Schlösser in Süddeutschland mit Geld gebaut worden sind, was durch Holzverkauf eingenommen wurde. Das kann man zum Beispiel sagen von Schloss Ludwigsburg oder auch von Schloss Veitshöchheim bei Würzburg. Und bezeichnenderweise gibt es dort einen barocken Park und in dem stehen künstlich beschnittene Fichten drin, sodass man immer den Eindruck hat, da werden die Fichten dargestellt, die aus dem Fichtelgebirge kamen und die den Reichtum gebracht haben, um Schloss und Garten von Veitshöchheim einzurichten. Der deutsche Wald der Holzzeit. Hohe Bäume für die hohen Herrschaften. Die Wälder als Lieferanten für vermarktbares Bauholz und als Jagdgründe. Als solche waren sie vor allem für die Herrschaften in den Schlössern und Städten von Bedeutung. Mittel- und Niederwaldnutzung fürs gemeine Volk. Ihren Bauern versagten die hohen Herren ab dem Mittelalter vielerorts mit strengen Vorschriften, sich an den hochgewachsenen Buchen, Eichen, Fichten und Tannen ihres Hochwaldes zu vergreifen. Ihr Brennholz durften sich die Niederen aus dem Niederwald holen. So heißt das Gestrüpp junger Eichen, Birken, Haseln und Hainbuchen, von dem es meist ortsnah eine Fläche gab. Und zusätzlich zu Hochwald und Niederwald entwickelte sich noch ein drittes Waldbild. Das hat man praktisch in zwei Stockwerken angebaut. Dann hatte man einen sogenannten Mittelwald. Dann hatte man große Eichbäume, aus denen konnte man Bauholz machen. Und man hatte Hainbuchen darunter, die konnte man alle paar Jahrzehnte schlagen, um daraus Brennholz zu machen. Und diese Hainbuchen sind dann aus ihren Stöcken wieder ausgetrieben. Es bleibt ja immer so ein Baumstumpf zurück, das nennt man einen Stock. Und aus diesem Stock kommt es zu Stockausschlägen. Und dann kann sich der Baum von selber wieder verjüngen, sodass man ihn nach 20 oder 30 Jahren wieder schlagen kann. Fürs gemeine Volk waren die Wälder, auch ohne die Bäume zu schlagen, wichtige Energiequellen. Dort rechten die Leute Laub als Einstreu und Winterfutter zusammen. Mit dort ausgehobenem Boden verbesserten sie ihre Felder. Mit den Eicheln mästeten sie ihre Schweine, mit dem Gras Rinder und Pferde. Andere Weiden gab es nicht. Im Ebersberger Forst nahe München zum Beispiel weideten laut einer Urkunde im Jahr 1555 über 10.000 Schweine. Aus den Eicheln fällt Gold und Silber. Das war sprichwörtlich. Waldweide, Hoch-, Mittel- und Niederwald. Der Wald in der Holzzeit war offen wie barocke Landschaftsparks und so gestuft wie damals die Gesellschaft. Wie das gemeine Volk den wirtschaftlichen Bezug zum Wald verlor. Dass die Untertanen das Recht hatten, den Wald zu nutzen, verbrieften Forst- und Waldordnungen. Aber die Angst vor der Holznot ging um unter den Grundherrschaften. Der Pflanzenökologe Hans-Jörg Küster erforscht seit Jahrzehnten die Geschichte des deutschen Waldes. Es ist immer ein großes Problem, ob es diese Holznot wirklich gegeben hat oder ob sie nur so gefühlt wurde. Der massenhafte Holzverkauf in die Städte und an die Küsten hatte an den Wäldern genagt. Und dann trieb das gemeine Volk auch noch seine Rinder, Schweine und Pferde in den Wald. Das hat die Situation natürlich zusätzlich verschärft, weil die Tiere immer die jungen Triebe von Bäumen abgebissen haben, bevor sie in die Höhe wachsen konnten. Und man hat dann darüber nachgedacht, wie man diesen Missstand beseitigen konnte und hat eben dann die Tiere aus den Wäldern vertrieben. Mit den Tieren hielt die Herrschaft im 18. und 19. Jahrhundert weitgehend auch das gemeine Volk vom Wald fern, zumindest was seine handfeste wirtschaftliche Beziehung zu ihm betraf. Die Verstädterung im 19. und 20. Jahrhundert entfernte das Gros der Deutschen real noch weiter vom Wald. Herrschaftlich, hoch, ideologisch überhöht. Der deutsche Wald in der fossilen Ära der Gesellschaft. Aus Angst vor der Holznot trennten deutsche Grundherrschaften den Wald von der Weide und behielten ihn sich und ihren Förstern vor. Zugleich begannen sie, den fehlenden Wald durch künstliche Forste zu ersetzen. Damit begründeten sie jenen Wald, der in der Debatte um das Waldsterben dem Untergang geweiht schien. Systematisch ließen sie Bäume pflanzen. 1713 veröffentlichte Hans Karl von Karlowitz in Sachsen sein Traktat Silvicultura Economica, gern das erste Forstlehrbuch genannt. Darin formuliert er das Prinzip der Nachhaltigkeit. Es besagt, dass keinem Wald mehr Holz entnommen werden darf, als gleichzeitig nachwächst. Und gerade waren die Herrschaften dabei, die Holznot so richtig systematisch anzugehen. Da hörten die Deutschen im 19. Jahrhundert auf, zum Holz als Energielieferanten emporzuschauen. Sie bohrten sich stattdessen tief in die Erde hinein, förderten Kohle, später Öl, Gas und Uran als Energielieferanten zutage. Plötzlich waren Alternativen zum Wald da. Die Deutschen brauchten ihn viel weniger. Aber vorerst konnte der Wald besonders groß, dicht und hoch werden. Und er wurde ideologisch überhöht als deutsch. Weil in der Silvicultura Economica von Hans Karl von Karlowitz eben auch drinsteht, man müsse die Wälder wieder so herstellen, wie sie zur Zeit des Tacitus ausgesehen haben, also zur Zeit der Römer. Man hat nämlich behauptet, dass die Römer sich deswegen in Germanien nicht festsetzen konnten, weil es dort so dichte Wälder gab. Und das hat man dann auch bedacht, als einige Jahrzehnte später die Franzosen unter Napoleon nach Mitteleuropa vorgerückt sind. Und da ist dann gefordert worden, man möge doch Wälder gegen die Franzosen pflanzen, damit sie sich da drin verlaufen. Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut, so hoch da droben? Wohl dem Meister will ich loben, solang noch meine Stimme erschallt. Lebewohl. Lebe wohl, du schöner Wald. Und so schwelgt Dichtung aus jener Zeit, von Josef von Eichendorff bis zu Heinrich von Kleist, in Waldmotiven. Und was wären Grimms Märchen ohne den Wald? Das führte eben dann zu einem ganz besonderen Verhältnis der Deutschen zu ihrem Wald. Er wurde immer verstanden als die Natur, die die Deutschen umgibt. Hier wurde also ein künstlicher Forst zur Natur verklärt. Noch dazu hat ihn die Romantik patriotisch deutsch überhöht. Aber damit nicht genug. Es hat sich außerdem das Waldbild der hohen Herrschaften durchgesetzt, der Wald als Hochwald. Mittel- und Niederwälder sind in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen verschwunden. Zum Idealbild wurden stramme, hohe Forste, Fichten in schnurgeraden Reihen gepflanzt, einheitlich wie ein Militärregiment, astrein und kerngesund. Um solches Deutschtum zu bewahren, erließen später die Nationalsozialisten das erste Naturschutzgesetz. Gesellschaft ohne Zukunft. Wald ohne Zukunft. Genau dieser deutsche Wald drohte Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts zu sterben. Die Situation ist schon so, dass in Teilen unseres Landes der Wald gar nicht mehr gerettet werden kann. Wir stehen vor der größten Waldvernichtung seit der Eiszeit. Im Bundestag, von Waldbesitzern und in der Wissenschaft waren apokalyptische Töne zu hören. Die Medien machten das Waldsterben zum Thema und rüttelten die Bevölkerung auf. Saurer Regen über Deutschland. Der Wald stirbt, titelte der Spiegel im Jahr 1981 und warnte vor einer weltweiten Umweltkatastrophe von unvorstellbarem Ausmaß. Das Unheil drohte ausgerechnet von Kohle und Öl, jenen fossilen Brennstoffen also, die seit dem 19. Jahrhundert den Wald als wichtigsten Energielieferanten abgelöst hatten. Artikel wie der aus dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel machten Furore. Zehntausende Deutsche gingen demonstrierend auf die Straßen. Millionen saßen vor den Fernsehapparaten, als in den abendlichen Nachrichten das Waldsterben wieder einmal Top-Thema war und fieberten mit, wenn Quizmaster Hans Rosenthal in »Wer hat dich, du schöner Wald« seinen Gästen Fragen rund um sterbende Bäume und Kraftwerke stellte. Parteien von links bis rechts setzten das Thema Waldsterben 1983 auf ihre Wahlplakate. Roderich von Detten, der an der Universität Freiburg die gesellschaftlichen Auswirkungen der Waldsterbensdebatte erforscht, führt diese auf die ideologische Überhöhung des deutschen Waldes in der Romantik zurück. Insofern war jetzt hier mit dem Wald, der jetzt im Rahmen der Waldsterbensdebatte bedroht erschien, auch ein Sehnsuchtsort, eine wichtige Gegenwelt gegenüber unserer Gesellschaft bedroht. Und das erklärt vielleicht auch, dass hier viele Leute so emotional darauf reagiert haben und so betroffen waren. Praktisch war der durchschnittliche Deutsche Anfang der 80er Jahre so weit entfernt vom Wald wie nie zuvor. In Zeiten des Heizens mit Öl und Gas, von Möbeln aus Kunststoff, Häusern aus Beton und Fleisch von Stalltieren hatte er kein unmittelbar wirtschaftliches Interesse mehr an ihm. Er nutzte den Wald höchstens als Kulisse fürs Spazierengehen. Mit Erfolg hatte die Obrigkeit seit Jahrhunderten darauf hingearbeitet, ihre Hoheit im hohen Wald auszubauen und die wirtschaftliche Waldnutzung der breiten Masse zu beenden. Und ausgerechnet dann musste die Regierung eingestehen, sie konnte den deutschen Wald nicht retten. Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle 1983. Wir brauchen bei diesem ganzen Komplex Bekämpfung dieser neuartigen Waldschäden auch die private Initiative. Der Staat allein ist nicht in der Lage, diesem Übel beizukommen. Massenhaft nahmen die Bürger daraufhin die Position der einstigen Grundherrschaft ein. Sie sorgten sich um den Wald. Ihm zuliebe trennten sie Müll, nutzten Jute statt Plastik, fuhren langsamer Auto oder stiegen gar um auf Rad oder Bahn. Lebensstiländerungen wurden in, um die Welt, den Wald und sich vor dem drohenden Untergang zu retten. In der ersten Hälfte der 80er Jahre hat man hier den Wald unter apokalyptischen Vorzeichen gesehen. War es nicht auch die Zeit der Apokalypsen? 1979. Erste Kernschmelze in einem Atomkraftwerk bei Harrisburg. Und NATO-Doppelbeschluss. Das Wettrüsten schürte Massenproteste und Ängste vor einem Atomkrieg. 1982 brach das Wachstum der Weltwirtschaft stark ein. Besonders in den OECD-Staaten. 1985 gab es fast 10% Arbeitslose. Ein Jahrzehnt zuvor waren es rund halb so viele gewesen. Die Wirtschaftswunderjahre sind endgültig vorbei. Der Kuchen wird nicht mehr größer. Existenzangst macht sich breit. Endzeitstimmung. In dieses Bild passten die Warnungen vor dem Waldsterben. Vom ewigen Leben der deutschen Gesellschaft und des deutschen Waldes mit der Krise. 1986 explodierte ein Atomreaktor in Tschernobyl. Es gab einen Super-GAU, aber die Menschen lebten weiter. Die Mauer fiel friedlich und es gab keinen Atomkrieg. Das Jahr 2000 kam, von vielen gefürchtet, und nach der Silvesterknallerei ging das Leben weiter, als wäre nichts gewesen. Auch wirtschaftlich ging es weiter, zwar mit Krisen, aber immerhin. Und dann waren die 5 oder 10 Jahre um, die die Waldsterbenswarner prognostiziert hatten, und der Wald stand immer noch. Die Apokalypse hatte ausgedient. Überhaupt war die Zeit der großen Theorien vorbei. Der Untergang des real existierenden Sozialismus hatte keineswegs dem Kapitalismus als Theorie zum Sieg verholfen. Es kam der Wertepluralismus auf, und darin ist fast alles irgendwie erlaubt. Auch das Thema Waldsterben wurde domestiziert und aus dem Satan wurde ein Schachtelteufel. Der zeigte sich jedes Jahr mal kurz, wenn der Bundeslandwirtschaftsminister rituell die neuesten Forschungsberichte zum Wald vorstellte. Seit 2007 blieb er ganz aus. Politiker, die das Waldsterben einst auf den Fahnen geführt hatten, milderten ihre Wortwahl zu Baumsterben ab, zu neuartigen Waldschäden, zu Waldzustand. Heute spricht man auch vom Kronenzustand. 2003 wurde Presseberichten zufolge das Waldsterben offiziell für beendet erklärt. Ausgerechnet von Renate Künast, der damaligen Bundeslandwirtschaftsministerin der Grünen. Manche Beobachter meinen, die Maßnahmen zur Luftreinhaltung aus den 80er Jahren hätten gegriffen. Die Rauchgasentschwefelung, der Katalysator. Das wäre ein großer Erfolg. Aber unter den meisten einschlägigen Wissenschaftlern gehört es inzwischen zum guten Ton, die Hypothese vom Waldsterben für eine peinliche Fehlprognose zu halten, sich davon zu distanzieren, sie zu relativieren. Hans-Jörg Küster. Das war auf jeden Fall überzogen. Es gab allerdings auch Waldschäden, die gingen nicht nur auf den sauren Regen zurück, sondern auch auf falsche Bewirtschaftung. Sie gingen auf eine Borkenkäferplage zurück. Sie gingen auf sehr warme Sommer zurück. Und das ist keineswegs so gewesen, dass das Waldsterben nur eine Ursache hatte. Man spricht allgemein beim Waldsterben heute von einer Komplexerkrankung und meint damit, dass das Waldsterben sehr viele Ursachen gehabt haben könnte und auch weiterhin viele Ursachen hat, denn es geht auch weiter. Das Waldsterben ist so vielschichtig, dass es sich nahezu in jeder Richtung deuten lässt. Die Debatten über den Wald zeigen wieder einmal die Befindlichkeit der Deutschen. Klimawandel. Ich glaube, dass die Hauptschäden allerdings heute eher von leichten klimatischen Veränderungen ausgehen. Zuwanderung. Und auch von solchen Insektenkalamitäten, also von einem Befall durch Insekten. Genetik. Das Lametta-Syndrom, was ganz vielen, auch in der Bevölkerung, vielen Laien noch als sehr, sehr greifbares Merkmal des Waldsterbens gilt bis heute. Das ist also dieses Phänomen, das sieht man vor allem bei Fichten in höheren Lagen, dass hier an den Zweigen die letzten kleinen Nadelästchen, dass die mehr oder weniger wie so Haare, wie Lametta eben, zu Boden hängen. Und wie Lametta, also lässt quasi hier ein Baum, sehr suggestiv sieht das Ganze aus, lässt hier seine Zweige hängen. Das ist ein Phänomen, das man heute überhaupt nicht mehr als Waldschaden, sondern als genetische Variation bezeichnen würde. Und dann gibt es auch noch die Überdüngungshypothese. Ihr zufolge leidet der Wald am Überfluss, ganz so wie mehr als die Hälfte der erwachsenen Deutschen, die in Zeiten von Burgern und Billigschokolade als übergewichtig gelten. Wald und Gesellschaft in Deutschland – ein Paradigmenwechsel. Nicht nur interpretatorisch hatte sich nach der Waldsterbensdebatte viel geändert, sondern auch in der tatsächlichen Bewirtschaftung des deutschen Waldes. Statt Monokulturen von Fichten und anderen Bäumen, wie sie im 19. und 20. Jahrhundert gepflanzt wurden, sollte es nun ab Mitte der 80er Mischwald geben. Der Waldumbau hin zu mehr Buche, Eiche und anderen Laubhölzern war in vollem Gang. Totholz wurde nicht mehr als Gefahrenquelle für die gesunde Umgebung radikal entfernt, sondern teilweise im Wald belassen, als Grundlage für neues Leben. Das Idealbild vom kerngesund stramm stehenden Wald war passé. Denn was ist ein gesunder Baum, fragt der Forstwissenschaftler Roderich von Detten von der Universität Freiburg. diese Frage hier setzt bereits vor ein gehöriges Problem. Denn man kann nicht etwa sagen, ein gesunder Baum ist nur der zu 100% benadelte Baum. Wie uns Waldökologen sagen, gibt es hier Bäume, die bis zu 30-40% ihrer Nadeln verlieren und trotzdem noch ganz vital weiterwachsen. Zudem muss man sagen, Bäume können hier auch in der Zeit ihr Nadelkleid ändern. An die Stelle der Apokalypse ist das ewige Leben mit immer mal einer Krise getreten. Statt der Katastrophe wird die Kontinuität gesehen. Das moralische Paradigma für die deutsche Gesellschaft ist heute Inklusion. Ebenso wird nun auch im Wald mehr Vielfalt angestrebt. Siechtum und Sterben nicht als Katastrophe gefürchtet und ausgegrenzt, sondern zugelassen. Der deutsche Wald der Zukunft wird bunter, vielfältiger, offener. Hier und da krank und mehr vom Autoverkehr zerschnitten, aber insgesamt ganz dynamisch. Ganz so wie die deutsche Gesellschaft. Ist es nicht in jeder langen Beziehungsgeschichte so, dass die Partner einander ähnlicher werden?